Erst nachdem Samuel ganz Israel gerufen hatte, zogen die Israeliten in den Krieg gegen die Philister. Sie lagerten sich bei Eben-Haeser, während die Philister ihr Lager bei Afek aufschlugen. Zweiter, die Philister griffen Israel an, aber der Kampf war ungleich. Die Israeliten verloren gegen die Philister und etwa 4000 Männer wurden auf dem Schlachtfeld getötet. Dritter, als das Volk ins Lager zurückkam, fragten die Anführer Israels, warum hat uns der Herr heute von den Philistern besiegen lassen? Sie sagten, wir wollen die Lade des Herrn aus Silo holen, damit er in unsere Mitte kommt und uns vor unseren Feinden rettet. Vierter, daraufhin schickte das Volk Boten nach Silo und man holte die Lade des Herrn der Herrscharen, der über den Cheruben thront. Eles Söhne, Hophni und Pinehas, begleiteten die Lade Gottes. Fünfter, als die Lade des Herrn ins Lager kam, jubelte ganz Israel so laut, dass die Erde bebte. Sechster, als die Philister das laute Jubeln hörten, fragten sie, was bedeutet dieses laute Jubeln im Lager der Hebräer? Und als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen war, siebter, da bekamen die Philister Angst, denn sie dachten, Gott ist in ihr Lager gekommen. Sie riefen, wehe uns, denn so etwas ist noch nie passiert. Achter, wehe uns. Wer kann uns vor diesem mächtigen Gott retten? Das ist der Gott, der die Ägypter mit vielen Plagen und der Pest bestrafte. Neunter, rafft euch zusammen und seid Männer, ihr Philister. Kämpft, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, so wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Zehnter, die Philister kämpften, aber die Israeliten verloren und flohen, jeder nach Hause. Es war eine sehr schwere Niederlage, denn 30.000 israelitische Fußsoldaten starben. Elfter, die Lade Gottes wurde weggenommen, und Eles beide Söhne, Hophni und Pinehas, starben. Zwölfter, ein Mann aus dem Stamm Benjamin floh vom Schlachtfeld und kam noch am selben Tag nach Silo. Seine Kleider waren zerrissen und er hatte Erde auf dem Kopf. Dreizehnter, als er ankam, saß Eli auf einem Stuhl neben dem Tor und blickte auf die Straße, denn er machte sich Sorgen um die Lade Gottes. Als der Mann kam, um der Stadt die Nachricht zu bringen, schrie die ganze Stadt auf. Vierzehnter, als Eli das laute Geschrei hörte, fragte er, was bedeutet dieses laute Geschrei? Da kam der Mann schnell zu Eli und erzählte ihm die Nachricht. Fünfzehnter, Eli war aber 98 Jahre alt und seine Augen waren so schlecht, dass er nicht mehr sehen konnte. Sechzehnter, als der Mann zu Eli sagte, ich bin der, der vom Schlachtfeld gekommen ist, ich bin heute vom Schlachtfeld geflohen, fragte Eli, was ist passiert, mein Sohn? Siebzehnter, der Bote antwortete ihm, Israel ist vor den Philistern geflohen und das Volk hat eine große Niederlage erlitten. Auch deine beiden Söhne, Hophni und Pinehas, sind tot und die Lade Gottes wurde genommen. Achtzehnter, als der Bote von der Lade Gottes berichtete, fiel Eli rückwärts vom Stuhl neben dem Tor. Er brach sich das Genick und starb, denn er war alt und ein schwerer Mann. Er war 40 Jahre lang Richter über Israel gewesen. Neunzehnter, Eles Schwiegertochter, die Frau von Pinehas, war hochschwanger. Als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes verloren war und ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, bekam sie Wehen und gebar ein Kind. Zwanzigster, als sie im Sterben lag, sagten die Frauen um sie herum, sei nicht traurig, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und beachtete es nicht. Einundzwanzigster, stattdessen nannte sie den Jungen Ikabod und sagte, die Ehre ist aus Israel verschwunden. Sie sagte das wegen des Verlusts der Lade Gottes und weil ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren. 22. Und sie rief aus, die Ehre ist aus Israel verschwunden, denn die Lade Gottes wurde genommen.